Verehrte Hörer, vor wenigen Wochen noch konnte Gottfried Benn, der Berliner Arzt und Lyriker, Essayist und Schriftsteller, zu seinem 70. Geburtstag die späte Anerkennung, ja Rühmung der literarischen Welt entgegennehmen. Nun ist er, ähnlich wie Thomas Mann und Ernst Robert Curtius, gleich nach den glanzvollen Tagen der Ehrung verschieden. Der Tod, der neben der Krankheit und Schönheit immer sein Thema war, hat ihn eingeholt. Sein dunkler Traum ist Wirklichkeit geworden. Jetzt kommt die Nacht. Benn ist nie ein Dichter der Menge, der großen Öffentlichkeit, des breiten Erfolges gewesen. Er konnte es nicht sein. Er war ein Dichter der Tiefe und der Einsamkeit, des scharfen, gleichermaßen verletzenden wie heilenden Einstiches. Ein mit dem Abgrund sympathisierender. Darin, in diesem Hang zum Abgrund, war er ganz deutsch und romantisch, herkommend aus der Ahnenschaft Schopenhauers, Richard Wagners und Nietzsches. Aber dieses preußische und protestantische Element der väterlichen Linie verband sich bei ihm auf eine zugleich reizvolle und schmerzliche Weise mit dem Erbe der Mutter, die eine Calvinistin aus der französischen Schweiz war. Benn ist nicht ohne Frankreich zu denken, nicht ohne die glanzvolle Beherrschung der Form, die Brillanz und Artistik, die Kälte und intellektuelle Zucht, die jenseits des Rheines noch heute so faszinierende Geister wie Valéry und Gide, Sartre und Camus hervorgebracht hat. Seine einmalige Konstellation heißt Berlin und Paris zugleich. Das Ergebnis konnte nur Literatur europäischer Thematik sein. Dichtung, die das Herz unseres alten Kontinentes entblößt, die seine Krankheitsherde kalt, nackt und mit einer heilenden Helligkeit diagnostiziert. Denn auch das gehört wesenhaft zur Erscheinung des nun vollendeten Dichters. Dass er Arzt war, zunächst Militärarzt und Psychiater, später Facharzt für Hautkrankheiten in Berlin. Ein Mann also der diagnostischen Passion, ein Kenner des Kranken, ein Nachfahre der Naturwissenschaften und ihres sumpfig produktiven Bodens. Ein Mann schließlich, der gewohnt war, mit dem Seziermesser, mit Drogen und mit dem Kalkül der Gifte heilend umzugehen. Zieht man hierzu noch seinen geistesgeschichtlichen Ort, seine Fixierung an die Problematik des späten Bürgertums, Bindungslosigkeit, Überbewusstheit, Hang zur Schönheit und zum Tode, so gewinnt man präzis den Grundriss seiner Persönlichkeit. Es ist die Landschaft eines alten Kontinentes mit viel Vergangenheit, viel Geschichte, viel Erfahrung. Es ist die späte Stunde einer Seele, die zwischen Geist und Kunst, Kälte und Leiden, Nichts und Schönheit noch einmal das Amt des Dichters in der Zeit wagt, das Bleibende, ja das Rettende zu zeigen und zu rühmen. Um diese Thematik, um die Frage, was in unserer späten Weltstunde, wo sich das Ich zersplittert, die Rasse erschöpft, der Mythos zerschlissen hat, was da noch das Tragende, das Rettende sei, kreist Benns ganze Lyrik und Prosa. Poesie ist ihm eine Form der Erkenntnis. Es versteht sich, dass seinem unbestechlichen diagnostischen Blick, der noch auf der Stuckkultur des Wilhelminismus ruhte, zunächst in seiner sogenannten Phase 1 alles als Verfall erschien. Seine frühen Dichtungen, Morgue 1912, Fleisch 1917, Schutt 1919, Der Vermessungsdirigent und anderes, stellen eine medizinische Sektionsdichtung dar, die in einer Art Schocktherapie wie ein einziges schroffes Nein, ein leidenschaftliches Niederreißen aller bürgerlichen Scheinlösungen und Illusionen anmutet. Es war die schwarze Poesie der Zeit. Doch schon in dieser negativen Phase, wie sie sich etwa in dem berühmten Gedicht ausspricht, Mann und Frau gehen durch die Krebsbaracke, schon hier bekundet sich sein lyrisches Genie. Die Kühnheit, wie hier Visionen montiert, Worte des Alltages ins Gedicht gezogen, die medizinische Fachsprache zur Existenzerhellung neu angesetzt wird, wie zerebrale Poesie gewagt wird, Gehirnfunktionen, die gleichsam funkenschlagend in den Schoß der Mütter fallen, wie Lyrik als Erkenntnisprozess ausgeweitet, gesteigert wird. Das eröffnete damals gleich nach dem Ersten Weltkriege ein neues Kapitel in der Geschichte des deutschen Gedichtes. Ein neuer Ton war in die Literatur gekommen, jener spezifische Benn-Ton, elegisch, schwermütig, zivilisatorisch unterkühlt, montierte Wortmusik. Ein neuer Ton, der für den lyrischen Nachwuchs bis in unsere Tage von zwingender Größe blieb. O Nacht, ich nahm schon Kokain und Blutverteilung ist im Gang. Das Haar wird grau, die Jahre fliehen. Ich muss im Überschwang noch einmal vorm Vergängnis blühen. Schon hier hat Ben im Grunde die Phase 2 erreicht. Seit den 20er Jahren lässt der wilde expressionistische Aufschrei nach. Die gebundene melodische Strophe tritt beherrschend hervor. Damit beginnt das Bekenntnis zur Kunst als Mitte der Existenz. Ben ist nun schon so tief in den Zaubergarten Klingsors eingedrungen, schon zu sehr von der süßen Sangbarkeit der Verse gebannt, um noch, wie es anfangs schien, dem Nihilismus verfallen zu können. Die Sprache als Material des Dichters, das Wort als magisches Wohnhaus des Geistes hat ihn eingeholt. Die Rettung durch die Kunst ist im Gange, eine im Grunde immer wieder wunderbare Rettung, nur verständlich aus dem einzigartigen Charisma der Poesie, die Sprache als Mysterium der Schöpfung. Es bleibt die unterschwellige Nichtsanfechtung, das Wissen um alle Vergänglichkeit, der Pessimismus als Stadium der Reife. Aber das lyrische Wort entfaltet sich nun, wird blühender, seine Verse beherrschter, seine Gedichte, die erst blutig, grausam und selbstquälerisch waren, werden weit, holen Bereiche, die man in der Literatur nicht kannte, mit lässiger Gebärde, schön und bestrickend in Reim und Rhythmus ein. Der Dichter hatte so eine letzte Position bezogen, einen Ort erreicht, wo äußerste Einsamkeit, Kälte, aber auch bestechende Klarheit herrschte. Seine Dichtung ist Existenzerhellung, blitzartige Belichtung des letzten Raumes der Entscheidung. Sie zeigt das Ich vor der Ewigkeit. Hier blieb er stehen, mit einem heroischen und zugleich leidendem trotzdem, dennoch die Schwerter halten über die Stunde der Welt. Aus dieser Grenze lebte Bens Produktivität, die der Welt Dichtung von unvergänglicher Schönheit und Tiefe schenkte. Wir bringen Ihnen jetzt zum Gedenken an den toten Dichter drei alte Männer, zwei Gespräche zur Zeit von Gottfried Benn. Erster Abend. In einem Herrenzimmer, nicht reich, aber angenehm möbliert, dem man ansieht, dass einem Bewohner bequeme Sessel, großer Schreibtisch, weicher Fußbodenbelag, Bücherregale, wenige Stiche an den Wänden wünschenswert erscheinen, sitzen drei ungefähr gleichaltrige Herren, modern, aber verschieden abgestuft gekleidet. Ausgezeichnetes Kristall an Gläsern und Karaffen auf den Tischen, gutes Porzellan für Whisky, Wodka, starken Kaffee, Zuckerschalen. Alles Raucher. Ferner ein junger Mann. Ohne Ergebnis, ohne Erkenntnis, einfach hinab. Unmöglich. Wir müssen das einmal besprechen. Lawinen amorpher Existenzen wälzen sich in mein Gesichtsfeld. Wer weiß zum Beispiel den Geburtstag seiner Großmutter, eines Wesens, das uns nahe stand? Wer wusste ihn je? Daten, Daten, überall fehlen Daten. Briefe ohne solche, Dokumente ohne solche, auf den Poststempeln kann man sie nicht entziffern. Daher auch das Dilemma mit den Horoskopen. Die brauchen sogar die Geburtsstunde. Aber die Daten fehlen, um den ganzen Nonsens richtig zu überblicken. Mit der Weitsichtigkeit endet das Glück. Früher konnte ich auf dem Kurfürstendamm nachts im Laufschritt den kleingedruckten Kurszettel nacktäugig überfliegen. Heute klopft man sich den ganzen Tag die Sakkotaschen nach seiner Optik ab. Junger Mann, Tao sagt, der Sohn ist älter als sein Vater, also wissen Sie mehr als ich, wo ist meine Brille? Ich würde zunächst das Monokel benutzen, das über Ihrer Weste hängt. Datums- und Schwerpunktsdenken. Wenn es tatsächlich so ist, dass die Sterne Himmelskörper sind, wäre alles klar. Dann wären wir Mondkälber, wenn wir dächten. Dann wären wir alle Pflaumenmus. Da wir aber denken, wird das mit den Sternen nicht stimmen. Sonst wäre doch alles unter sich geblieben und wir wären nicht der Abhub, als der wir hier Whisky trinken müssen. Im Übrigen will ich niemanden die Augen öffnen, ich möchte sie lieber einigen schließen. Von einem Sessel zum anderen und dann die 3 Schritte zum Zeitungskiosk. Das hält man durch, trotz aller Wirtschaftskrisen. Als wir jung waren, gab es doch noch Skandale. Großartig. Erinnern Sie sich an die Serenade, deren Hersteller eine Kronprinzessin von Mann und Kindern ver- und dann entführte? Nach einem Jahr war er Tastenhämmerer in einem Tingeltangel und sie schlurfte durch die Gosse. Themen, Stoffe, Aufregungen, zitternde Kontinente. Übrigens, die Serenade lebt weiter. Ich hörte sie kürzlich in der Nähe von Triest, mitternachts von einem Geigenbettler. Und sie war herrlich wie am ersten Tag. Das Denkerische und die Serenade. Während der Verführer tätig war, errechnete ein 40er das Quantengesetz. Eine der großen Theoriengruppen der modernen Physik. Die Welt der Töne und die Welt der Atome. Wodurch kreuzen sie sich? Litten Sie persönlich an der klassischen Kausalität? Verlangte es Sie überhaupt nach einer Veränderung des physikalischen Weltbildes? Weltbild, immer dies Wort. Sind doch alles nur Märchen. Augenblick an Augenblick, das ist die Welt. Dort ein Schluck Kaffee, dort eine rote Weste, dort ein sinkendes Gefühl und dort ein Honigopfer. Reminiszenzen, Prophetien und Präludien. Und dann löst sich alles auf in einer Augustnacht, in der es nach Kränzen und Stoppeln riecht. Es sind alles Märchen. Ich erzähle Ihnen eins. Ich saß während der letzten Lebensstunden einer Greisin in ihrem Bett. Sie hatte nichts zum Zudecken außer einem Überschlaglaken. Fror. Auf dem Tisch stand ein Karton angefaulter Grafensteiner, vom Diener ihres Bruders aus dem väterlichen Park heimlich an sie geschickt. Als Mädchen trug sie einen der berühmtesten Fürstennamen der Nation. Ihr Mann war Repräsentant seines Landes am ägyptischen Hof. Als die erste Eisenbahn von Alexandria nach Kairo feierlich bekränzt abging, fuhr sie mit 4 Hengsten um die Wette und besiegte den Residenten. Als ihr Mann nach Lissabon versetzt wurde, übernahm eine holländische Transportfirma den Umzug. Da war ein Packer. Kurz und gut, sie heirateten dann auch. Es dauerte ein halbes Jahr. Seitdem zahlte ihr ihre Familie monatlich 60 Mark und jetzt das Paket halb verfaulter Äpfel. Ich fragte, wie denken Sie denn nun jetzt über die 4 Hengste und den Nevsky-Prospekt, über den Sie im offenen Schlitten zum Zarenball jagten? Sie kommen an, vor dem Palais lodern die Feuer, die Gorodowois werfen immer neue Baumklötze in die Glut, die Zaren im strahlenden Kokoschnik, die Brillanten von den Perlenohrringen rieseln über die Atlasrobe bis zu den Fußspitzen, Tuberosendüfte und der Kaviar, wie man ihn essen soll, auf einem warmen Kalatsch, einer Semmel mit einem Henkel wie ein Körbchen. Wie denken Sie jetzt darüber? Sie schwieg lange, sah vor sich hin, sagte dann mit tiefem Ernst, er hatte doch aber einen so schönen Schnurrbart. Der Schnurrbart lag 50 Jahre zurück, aber sie sah ihn in ihrer Todesstunde. Es war ihre letzte Äußerung. So endete ihr Märchen. Widerliche Greise mit ihrem nihilistischen Geschwätz am ägyptischen Hof. Damit ist es ja nun wohl vorbei. Aber es bleiben die ägyptischen Kamele. Ach, es bleibt viel mehr. Es tritt auf der Wunderknabe Pierino. Hören Sie, junger Mann, hier in der Zeitung. Der 10-jährige italienische Wunderknabe Pierino Gamba dirigiert in der Haringey Arena vor 10.000 Zuhörern das Liverpooler Orchester. In schwarzem Samtbolero mit weißer Hals- und Manschettenkrause und weißen Söckchen dirigierte er Schuberts Unvollendete und Beethovens 5. Ehe noch die letzten Töne verklungen waren, sprangen die Zuhörer auf und überschütteten Pierino mit lang anhaltendem Applaus. Beachten Sie, es tritt auf der Wunderknabe, der Frühpianist, der von den Eltern dem Podium dargebotene. Einmal hieß er Mozart, einmal hieß er Liszt, jetzt Pierino. Er tritt ein in den Reigen, er setzt die Reihe fort, der Zyklus erweitert sich, die Jahrhunderte überspringen sich, aber sie bleiben. Der Kulturkreis atmet. Mehr werden auch Sie nicht atmen, junger Mann. Nie. Möchten Sie. Was ich atme, schnüffle, direkt inhaliere, ist, dass Ihnen Ihre Märchen platzen und Sie in die nackte Wirklichkeit müssen wie wir. Meine Wirklichkeiten waren nicht ohne. Erst ein Dorf, schon halb litauisch, 9 Monate barfuß, 3 in Holzpantinen. Mein Vater war im Erscheinungsjahr des donatischen Kometen geboren, konnte aber wenig Gebrauch davon machen, beschäftigte sich mehr mit Kartoffelsäcken. Ferner war es das Jahrzehnt, in dem die Lupine aus Sizilien eingeführt wurde. Und die musste er schleppen. Dann trampte ich. Die Voraussetzungen für die Überfahrt sind ohne Belang. Der Gutsbesitzer und ein Gendarm traten dabei als Wirklichkeit hervor. Also trampen. Schwellengang, bestimmte Schrittgröße und an einer Kurve auf die Kupplung, dann in das dachlose Coupé. Beim Leberagent vermittelt für künstliche Augen. Aber, sagt das erste Geschäft, die Negeraugen fehlen in der Kollektion. Und die sind am meisten gefragt. Das zweite wollte Augen mit roten Äderchen. Das waren lokale Schwierigkeiten. Dann Schuhkappen ausstanzen. 3000 täglich. Abends Wurst verkaufen. Die eingetrockneten Scheiben und harten Enden frisst man selber. Turkey Killer, hoch bezahlt. Truthähne schlachten, aber vorher die Federn ausrupfen. Gemein. Nix very nice and very beautiful. Von den Breiten des Tran bis zu den Ländern der schleimigen fetten Pulke. Wirklichkeiten eine Masse. Aber ich bin nicht schlau aus ihr geworden. Gehe wieder aus und kehre heim. Soweit ich weiß, waren wir alle nicht viel zu Hause. Und da wir kein Money hatten, fälschten wir die Pässe. Mit ihnen überquerten wir die dunklen und die gelben Flüsse. Das Jahrhundert breitete sich vor uns aus mit Pampas und Savannen. Neben den Gauchos die Lassos geworfen und mit den Vaqueros die Herden bewacht. Ich entdornte Kakteen, um die Rinder zu ernähren. Jenes Jahr 15, als man dachte, die Sonne käme zu nahe, 60 Grad um die Pedale. Die Hufe schlugen Feuer, die Euter der Kühe von Zecken zerfressen, hart wie versteinert, der Himmel durchsichtig bis zur Unendlichkeit, das ganze Land eine Symphonie aus Asche. Und dann war ich weißer Mann. Wenn man den Baumwollniggern mit der Hickorypeitsche über den Schädel schlug, staubten die Schöpfe. Aber ich musste es. Meine Brotherren in den Kulturländern wollten ihre Yachten modernisieren und ihren Stallmeistern günstigere soziale Lebensumstände sichern. Dann in die Reissümpfe, in die Indigofelder, auf die Märkte, kaufte manche vorzügliche Partie Hände. Wenn sie nicht wollten, den Katzenzug über den Rücken, hinterher goss man Pfeffertee über die Schrunden. Eine Regentin in den Kulturländern bekam ein Orchideenbukett. Das blühte unter brasilianischer Spezialpflege 6 Wochen. An dem war ich beteiligt, allerdings an der untersten Skala, wo die Panther und Klapperschlangen flitzen. Alles Wirklichkeiten. Aber wo setzten sie an? An den Knochen, an den Muskeln, einschließlich Luftmangel und Spirochäte? Wo blieben sie? Was hinterließen sie? Wenn ich jetzt darauf zurückblicke, kommt mir alles völlig unglaubhaft vor, völlig imaginär. Wir sind ein Ich, aber wir durchlöchern es in jeder Stunde. Wir sind vererbt, aber wir durchbrechen die Vererbung. Wir flechten uns einen Kranz ums Haupt von Pampasbränden und Vanadiumgründen. Wir schlafen auf Kamelmist und auf Lamahäuten. Überstehen das alles und dann sitzen wir eines Abends da und reden in das Dunkel. Aber wir schweifen ja völlig ab. Ich sagte doch, ohne Ergebnis, ohne Erkenntnis, einfach hinab, unmöglich, das müssen wir mal besprechen. Früher schien doch alles prima. Jugend, Mannesjahre, Silberfeste, alles so organisch. Aber wenn man jetzt in sich hineinfasst, ist alles Wiesenschaumkraut. Aber etwas muss es doch geben. Es ist doch etwas da, ein Innen. Darin wandern wir doch ruhelos immer hin und her. Prüfen, überhören es, erhalten Weisungen. Lügt es denn in mir? Nein. Etwas muss es doch geben. Sie müssen das nicht so faustisch anlegen. Ihr Kaffee ist so gut und den ganzen oberen Penaios kann man durch Seifenblasen ersetzen. Lieber Freund, was soll es denn geben? Sie wissen doch, wie intensiv wir beruflich tätig waren. Dazwischen tranken wir gegorene Pflanzenbestände und trieben auf den Fluten des Rausches. Die Himmel wechselten, die Bilder fielen. Was in mir an sich bleiben wollte, war nicht das Beste. Wer viel erkennen will, muss viel spielen. Oder meinen Sie, aus den geistigen Tätigkeiten ergäbe sich jenes Ergebnis? Nun, ich war Bürobote in Pasadena bei Johnny Mefferson, der das große Teleskop putzte, mit Speziallappen. Da fand ich manches. Wissen Sie, wie viele Tierarten es auf der Erde gibt? Es gehört nicht unmittelbar hierher, aber es sind 3 Millionen. Bis 1930 waren darunter 750.000 Insekten, darunter an erster Stelle 250.000 Käfer, davon 35.000 Rüsselkäfer. Das ist natürlich ein Ergebnis. Oder vielleicht nützt es Ihnen zu erfahren, dass die Darstellung des metallischen Kupfers aus seinen nicht metallisch aussehenden Erzen eine der ungeheuerlichsten technischen Eroberungen des Menschen war. Seine Aufrichtung aus der Steinzeit. Diese Erze schmelzen erst bei 1083 Grad. Diese Hitze wollte erzeugt sein, 2000 Jahre vor Christus, mittels Blasebalch. Sicher eine der größten Freudentaumel aller Zeiten im oberen Niltal. Oder geistige Verbindungsfäden von Montesquieu zu Sun Yat-sen, vom englischen Civil Service zum chinesischen Prüfungsyuan. Das waren spirituelle Ergebnisse in Pasadena. Aber ob Sie das Ergebnis zeitigen können, das Ihnen vorschwebt, müssen Sie selber wissen. Nein. Ich meine mit Ihnen etwas anderes. Ich meine das, was uns zwingt zu sein, was wir wurden. 5 Jahre, die Gioconda malen. 5 Jahre über sie gebeugt sein, schweigen, sie niemandem zeigen, sie nicht verkaufen. Dagegen kam Raphael nicht an, der jeden Morgen mit 60 Knappen zu Hofe ritt. In dem Zimmer, wo Leonardo malte, waren Bruchstücke hellenischer Statuen, hundsköpfige ägyptische Götter aus schwarzem Granit, gemmender Gnostiker mit Zauberinschriften, byzantinische elfenbeinharte Pergamente mit Bruchstücken ewig verloren geglaubter griechischer Dichtungen, Tonscherben mit assyrischer Keilschrift, Schriften der persischen Magier in Eisen gebunden, memphische Papyri, durchsichtig und fein wie Blumenblätter. Darin musste er sich verwandeln, dem nachhängen, vielleicht sogar unterliegen. Da lebte er 5 Jahre seinem einen inneren Gesicht. Wunderbar. Aber Sie sprechen vom Mittelalter. In das gehört ja auch jenes bekannte Studierzimmer mit den Flaschen und Fiolen. Es ist oft besprochen worden, dass es das heute nicht mehr gibt. Man sagt immer der Mensch, aber man vergisst seine Mutationen. Heute sieht das innen so aus. Eine Reihe methodisch bestimmter Sachzusammenhänge. Zoologie, Physik, Genetik, dann die Aufschwungs- und Zerknirschungsorganisationen, Heilsarmee, Christian Science, Mormonen, die Tempel in der Wüste und dazu im Abendland die sanften Bauchredner der Synthese. Aber das sind alles große Fossilien, standardisierte Bequemlichkeiten, ausgewaschene Bezüge. Ihre Bemerkung über Leonardo aber veranlasst mich zu der Frage, haben Sie sich einmal mit dem einzig beunruhigenden Phänomen des Zeitalters befasst und was es bedeutet? Das Produktive? Zweifelhafte Zustände, ergriffen sein und dennoch unbeteiligt. Wissen Sie, was Osmose ist? Daran müssen Sie immer denken. Durch sich hindurch lassen den Dunst der Götter, den Rauch der Pythia, die Emanationen unerahnbarer Gestaltenmaterialisationen. Und den Schwaden nachsehen, nüchtern wie ein Tabakshändler, der Papyrus mit und ohne Mundstück auslegt und sogar dabei betrügen. Zweifelhafte Zustände, aber nicht zweifelhafter als das ganze menschliche Gewebe. Stimmungen, diese und jene und dahinter die Worte. Eindrücke von innen und von außen und dazwischen die Erregung, sie sprachlich zu erfassen. Denken, das sich an Beobachtungen hält, Zahlenreihen, Statistiken, Prozente. Geschultes Denken, gut. Aber Denken, das sich im noch nicht Vorhandenen bewegt, im Imaginären, Ausdrucksdenken, dies. Und dann die Verzerrungen und die Träume. Mit übler Methodik bewegt sich der Geist. Wahrscheinlich steht etwas dahinter, was eher das Schweigen begünstigt, wie es der Vers aus der Offenbarung andeutet, versiegle, was die 7 Donner geredet haben, schreibe es nicht. Alle Grundfragen des Seelischen werden damit von Neuem unentschieden. Und nun seine Beziehung zum Körper. Mens sana in corpore sano. Die Legionen klirren, die Adlerbanner rauschen. Zu 2, man kann über den Kanal schwimmen und hat schon einen Krebs im Bauch. Man stirbt abends um 6 an Lungentuberkulose und liebt nachmittags von 2 bis 2 1/4 nach Herzenslust. Etwas Abwegiges ist immer schon im Gange. Aber das ist noch Gold gegen Nummer 1. Hier stehen wir vor dem schönen, guten, wahren Und der eine hält eine Heidelandschaft in Öl für schön, der andere eine Regierungserklärung für wahr. Und der dritte findet ein Etablissement gut, das von sich inserieren kann, eines der seltenen Hotels, wo das Fleisch vor den Augen der Gäste tranchiert wird. Kein Nordwind. So relativiert sich in uns die alte römische Virtus. Unterhalten Sie sich eigentlich, oder was Sie dafür ansehen, in Berlin oder in einem kalligraphischen Vakuum? Ja, wir wollen uns der Jugend widmen, die so aufgeschlossen dasteht. Also, junger Mann, wenn ich den Erdteil regierte, würde ich zunächst die Doppelnamen verbieten, die in manchen Ländern so verbreitet sind. Ein kurzes Wort genügt für diese Stummel-Individualitäten. Dann Gamaschen. Viel Schlaf. Er ist an sich völlig unverständlich und sinnlos, aber das nachhaltigste Schönheitsmittel der Biologie. Nicht zu viel Sonne. Das Licht wird verkannt. Die Dämmerung ist die eigentliche Menschheitsbeleuchtung. Ferner konstante Umwelt. Dort halten sie sich länger. In den marinen Tiefseeräumen lebt noch das Paläozoikum. Und zum Schluss meiden sie das Wort apokalyptisch. Das siebenköpfige Tier aus dem Meer und das zweihörnige aus der Erde war immer da. Ich lese manchmal ausländische Zeitschriften, darin verstehe ich alles, außer den Witzen. So bei Ihnen. Die Großmutter ohne Datum, der Großvater mit unbekannter Schuhnummer, die Enkel mit mutiertem Gehirn, das Innen auf dem Strich nach außen. Warum bleiben Sie eigentlich noch vor Ihren Zuckerdosen? Ich glaube nicht, dass ich nur im Namen des Mittelalters sprach und dass Sie mir im Namen des aktuellen Pandemoniums erwiderten. Ich halte die These von der Mutation auch schon wieder für Orthodoxie. Aber der junge Mann hat recht. Warum bleiben wir eigentlich noch? Natürlich könnte man gehen. Aber soll man dem Tod den Anstrich von etwas so Gewaltsamem geben? Er sollte zu den Heiterkeiten des Geistes gehören und er könnte es wohl. Das Fest ist aus, man sieht die Sträuße entlang, in das Starrwerden der Rosen, in die Entspannung der Gladiolen, die sich sinken lassen, und wie das ganze Fest improvisiert war, bleibt es bis zum Schluss. Wir lebten etwas anderes, als wir waren, wir schrieben etwas anderes, als wir dachten etwas anderes, als wir erwarteten, und was übrig bleibt, ist etwas anderes, als wir vorhatten. Oder auch die Stunden, in denen man sich daran erinnert, wie viel Totes wir in uns herumtragen. Schläfen, zarte, kindlich süße Worte, Leiden, die umsonst waren, Tränen, die neben uns rannen, Glück, Trauer, alles hinab. So viele schon wieder unbekannt gewordene Stunden, die nur noch in mir leben, solange ich bin, in meinen Gedanken, in meinen Blicken, und die ich nicht fallen lassen kann und für die ich weiter das Unvermögen zu erkennen trage. Eine hellenische Reminiszenz, so sehr das Licht zu lieben und eine christliche, sich Schatten zu verpflichten. Und dahinter das abendländische Finale zu glauben, dass es etwas gibt. Von diesem Etwas immer wieder fortzujagen auf wahren Rossezügen, Mammutballungen, Dickhäuter, Massenkatastrophen, immer wieder fortzujagen, Verneinung auf Vernichtung häufend, Zertrümmerung auf Zerschmettern, Pest auf Gifte und dann eines Abends wieder da zu sitzen und zu glauben, dass es etwas gibt. Ein unausdenkbarer, unfassbarer, tragischer, tiefer Weg. Und er kann nicht abgebrochen werden. Die Rasse wird ihn weiter bis ans Ende gehen. Es ist so dunkel. Wer spricht eigentlich von Ihnen? Jeder könnte alles sprechen. Die Individualitäten differenzieren sich nicht mehr voneinander durch ihre Sentenzen. Das Kollektiv empfindet, die Lippe spricht. Das ist wohl das mythische Kollektiv der Primitiven. Ja, es liegt etwas in der Luft und gewinnt sich Stimme. Nun, das Ganze ist wohl ein Herbstabend und gewinnt sich Symbol. In der Tat, um gewisse Voraussetzungen werden Sie bei einem Rendezvous nicht herumkommen. Kollektiv, sprich weiter. Die Gasbeleuchtung erscheint am Himmel. Das Kollektiv wird schlafen gehen. Und Sie, mein Freund und Gastgeber, müssen Sie wirklich hinab? Das Jahrhundert breitete sich vor ihnen aus mit Pampas und Savannen. Zu Zedern hoben sie die Augen, in Gärten sahen sie tief hinein. Sie banden das Segel an den Mast und schlugen die Sichel an die Erde. Ahnen sie nicht, welches Wort die sieben Donner redeten? Gehe wieder aus und kehre heim. Der zweite Abend. Dieselbe Szene und dieselbe Situation. Den heutigen Abend wollen wir ganz im Gegenständlichen verbringen. Die Arbeit, in der Robert Meyer das Gesetz von der Erhaltung der Energie aufstellte, soll 4 Seiten lang gewesen sein. Sie wurde die Taille des Jahrhunderts. Die Relativitätstheorie in ihrer ersten Fassung gab sich als 3-Handbreit-Formel auf einem Blatt. Das Verhältnis von Quantität und Intensität ist offenbar ein besonderes. Unsere Existenz auf eine so kurze Formel gebracht, wie würde sie lauten? Die Gestalt im Dunkeln. Weder Henne noch Hahn. Provoziertes Leben. Die Auswanderung des Bewusstseins vom Mittelmeer. Kurz, verlorene Eier oder 3 arme Waisen im Sturm der Zeit. Die Gestalt im Dunkel. Bitte 3 Minuten. Gloriose Sonnen. Blau von tiefer, schwärmerischer Pracht. Makellos geschlossene Himmelsräume jenseits aller Sternfragmente. So wird der erste Tag gewesen sein. Ich sehe ihn, er ist da. Aber für unsere Konversation müssen wir die Zeit einführen. Also der Mensch tritt auf. Störer aller Gleichungen und aller Gleicher. Dieser Sommerfrischling, wie ihn Gautier einmal nannte. Sie kennen den interessanten Schöpfungskalender. Januar, Bildung der ersten silikaten Erdrinde bald nach dem primären dissonanten Akt. Februar, Erdrinde 20 Kilometer dick, Heraussprengung eines Teils der Erde durch Meteoraufprall, Abflug, Mondgeburt. Krater, nordpazifischer Raum. Zu Ostern die Eiweißgratifikation, Flora und Fauna. Am Silvester kommen wir, also am letzten Tag, genau nachmittags 5 Uhr. Da wird der Daumen abgespreizt und wir vermehren uns von der Vorderfläche. Dies alles Geologie, Paläontologie, Genetik, kurz die Entwicklungshypothese als Deutungsprinzip vorausgesetzt. Eine eckige Art zu denken, eine Anthropologie aus Notdurft, eine Art Spionage zur Sicherung noch nicht ganz festgelegter Grenzen. Aber selbst mit dieser Methodik aus Raum und Zeit bleibt der Mensch der professionelle Verwischer seiner Spuren. Doch ich will mich nicht in Mythologie verlieren. Ich will vielmehr einen Blick auf das Körperliche werfen, den Körper. Es wird sich allerdings zeigen, dass er der Schulfall des Mystischen ist. Sie gehen schlafen, nicht geraucht, nicht getrunken, auch sonst nichts, völlig in Ordnung. Und sie erwachen, zerstört, leidend, bekommen nicht einen Fuß vor den anderen. Was vollzog sich in der Nacht? Wer vollzog sich in der Nacht? Bedenken Sie überhaupt die unheimlichen Eindrücke, die ohne Unterbrechung vom Körperlichen in unser Bewusstsein einströmen und die so bestimmend sind, dass man den Körper schlechthin als Parzenheim und Weltenesche bezeichnen kann. Oder bedenken Sie, wenn die Leute immer sagen, aus heiler Haut. Aus heiler Haut entsteht irgendein Leiden. Natürlich, jedes Leiden. Auch diese heile Haut ist der Volant vor 1000 Fragen. Es ist ja auch vollkommen klar, dass etwas so Künstliches, Altes, Fremdartiges wie der menschliche Körper nur durch straffe zentrale Regulierungen in Ordnung gehalten werden kann. Da kann nicht jedes Organ etwas Privates arrangieren. Es ist der Geist, der sich den Körper schafft, sagte Schiller und starb mit 45 Jahren an Tuberkulose. Man müsste ihn also als Selbstmörder bezeichnen. Aber er ist es nicht, die Sache liegt anders. Beispiel die Leber. Ich habe über sie nachgelesen. Ein Filter, ein Entgiftungsapparat, eine Drüse, ein Reservoir. Wer hat das erdacht? Sie in Beziehung gebracht zu Nahrungsaufnahme, Fettspeicherung, Blutfülle. Nur denkbar, nur sinnvoll, nur beziehungsfähig innerhalb des totalen fleischlichen Systems. Vorausschauend. Oder versuchsweise oder spielerisch. Erfahrung und Idee, Nützlichkeit und Entelechie, in einem raffiniert und ursprünglich. Und sie selber leiten das alles nicht, wissen gar nichts davon, müssen darüber nachlesen. Also wer ist interessiert daran? Wer regelt das Spiel der Drüsen? Wer und was? In jedem Körper ist Liebe und in jedem Körper ist Tod. Wenn Sie weiter nichts wissen. Ich wende mich nun dem Künstlerischen zu, dem Künstler. Seinem eigentlichen Wesen, jedenfalls dem mit der heutigen Situation identischen Phänotyp. Nach außen starr sein und schweigen. Jeden Zug des Gehabens, der mimischen Besonderung dämpfen und innen mit Kompressor arbeiten. Schichten schneiden, schälen, bis der Ausdruck dasteht. Wie die verborgene, im Hintergrund wirkende, nie hervortretende, ewig unbekannt bleibende Gestalt es wollte. Die Gestalt im Schatten, die von Schleiern umwogte, anfängliche Figur, das gesichtslose, aber Züge entwickelnde Sein, das Urwort, das alte Wesen, die Hieroglyphe. Material heranbringen im Fluss, nicht mehr in systematischen, psychologischen, taktischen Zusammenhängen. Reines Magma, das heiße Gestein der Seele, dies beugen, dies zu Farbe machen, dies melodisch machen, in Sätze fassen, kurz dies in jene formale Sphäre sich bewegen lassen, die nichts Menschliches hat, für die das Menschliche zu früh oder zu spät ist, zu vorläufig oder zu final, zu der wir aber, es bleibt keine andere Möglichkeit der Deutung, zu der wir offenbar unterworfen gehören. Wie viel menschliche Zerrüttung, wie viel Opferung von Geliebten, wie viel Wüste und wie wenig Wasserstellen, wie wenig Stimmung und wie viel Nötigung lebt in dieser Sphäre, in der es keine Entwicklung gibt, die kein Zyklus ist und keine Linse, die etwas bricht, sondern bei der es sich um reine Zustände handelt. Passagen, Klärungsanlagen, wobei es undurchsichtig bleibt, was es zu klären gibt und eigentlich für wen. Das ist meine Arie über die Gestalt im Dunkeln. Etwas Profundes, flach dargestellt. Altmodisch wie Atomphysik. Ich bin Ihnen so dankbar, dass Sie ein Fremdwort für Tiefe anwenden. Dies ist nämlich selbst ein kritisches Problem und ich könnte von Neuem anfangen zu singen. Sie kennen meine Definition vom Menschen. Ganz nett, aber Sie bleiben alle zu lange. Sie sagen einen Moment und dann nisten Sie sich ein. In den Fehler wollen wir nicht verfallen. Also bitte, das Bewusstsein verlässt das Mittelmeer. Sehen Sie seine Küste entlang. In Arles das gelbe Haus. Was es enthält, sind erhitzte Sonnenblumen und eingerollte Äcker. Und bei Antibes das Palais Grimaldi, an den Wänden Kurven und gefärbte Drähte. Alles neurotisch, alles wach, sofort bemerkt, ruhelos, nervös. Überanstrengte Grundlagen und gespaltene Affekte. Den Mittelmeerländern fehlt ihr China, sein Lös, seine Ruhe, die Jahrtausende trägt. Weichlich diese Bucht von Sorrent. Kulissenzauber für ästhetisches Halbblut. Schon bei dem korinthischen Kapitel begann das Degeneré, Feuilletonismus gegenüber der Realität des alten, sturen, dorischen Klotzes. Mignons Süden, der Süden Goethes und Byrons, liegt heute in Tahiti und Fakavara. Da die Menaden, sie kauen Betel, und da die Backchen, Fett von Kokos. Die Antike ist zu Ende. Als wir anfingen, warfen die Ausgrabungen noch einmal ihren Glanz empor. Heute ist sie durch all die neu bezogenen Orestdramen und Antigone-Tragödien nicht mehr zu erwecken. Ein Rinnsal, von dessen drei Quellen der demokratisierte moderne Blick verlegen fortzieht. Sklaverei, Knabenliebe und die gemeine Zwietracht der Städte. Auf die Kreuzzüge wirft man noch gelegentlich ein Auge, weil sie das Ambraöl brachten und den Reliquienhandel erschlossen. Ich besuchte Aigues-Mortes, von wo der erste ausging. Ein fahles Fieberloch, mich befiel weder Kreuz noch Feuer. Das Christentum, in Dostojewskis östlicher Fassung zum letzten Male überzeugend, redet mit seinem moralischen Dualismus längst an uns vorbei. Es bot sich allen Kontinenten an, aber es hätte lieber gesammelt bleiben sollen im Berg Athos oder in St. Gallen. Die Heiden mit Maschinengewehren bekehren, dann mit Gartenschläuchen taufen und sie dann als Kulis schuften lassen, das war wohl nicht das Wahre. Einige Jahrhunderte verlagerte sich das Meer, griff über nach Aachen, nach London, nach Paris, aber vergeblich. Die Entscheidungen in Europa fallen heute in Vladivostok und Ecuador. Es kann sich noch ausrichten, Aber die Impulse kommen von woanders. Die Kraftwerke von Brookhaven sind wesentlicher, die Reitervölker nördlich der großen Mauer umworbener. Doch ich rede nicht von Untergang. Nichts liegt mir ferner. Seine persönlichen Stimmungen geschichtsphilosophisch zu überspannen, ist nicht meine Art. Ein moderner Mann denkt überhaupt nicht nihilistisch. Er bringt Ordnung in seine Gedanken und schafft sich eine Grundlage für seine Existenz. Diese Grundlage beruht für uns Heutige auf Resignation. Aber Resignation ist kein Pessimismus. Sie führt ihre Perspektiven bis an den Rand des Dunkels. Aber sie bewahrt Haltung auch vor diesem Dunkel. Den Winden folgen und den Fetischen. Das Südseelied. Ob einige hundert Kilometer weiter Theorien über den Menschen vorliegen, Hypothesen über Staat, Milieu und Wirtschaftssysteme, bei den Atollen handelt es sich darum, nach Perlen zu tauchen und die Ruder auszulegen. Wie wollen Sie überhaupt die Erscheinungen des Lebens beurteilen? Sein Bogen ist so weit gespannt. Er reicht von einem Morgen in Sumatra, wenn sich die fliegenden Hunde in den Schlafbaum hängen und der Orang auf seinem Ast mit spitzen Fingern zwei Stacheln aus dem Kranz der Durianfrucht reißt, um den Saft zu schlürfen, über die Frühlinge anderer Länder, die mit weißen Reihern kommen, die Teesträucher duften und der Reis schießt auf, und dann der Herbst mit den Taifunen. Ein amerikanischer Statistiker urteilt, das Leben besteht aus Orgasmen und aus Handlungen, die sie vorbereiten. Während Pascal meinte, die Liebe sei nur erlaubt, um Heilige zu erzeugen. Ein Dritter schrieb, der Sexualverkehr mit Tieren sei für Landbewohner naheliegend. Die Europäer sind verpflichtet, um jedes Leben zu kämpfen, auch um seine armseligste Frist, um jede Stunde mit Spritzen und Sauerstoffgebläse. Bei gewissen Nomadenstämmen steckt der älteste Sohn den Speer durch die Zeltwand und der Alte wirft sich von innen mit dem Herzen dagegen. Gewohnheiten, Notwendigkeiten, Urreste, Kausalitäten. Das Mittelmeer ist eine Faser im Holz. Aber der Bogen ist sehr weit gespannt. Ob das alles zutrifft, lasse ich offen. Aber wenn wir absterbende Mittelmeerländer sind, was aus seinem Umkreis möchten Sie zum Abschied noch einmal erleben? Einen Sommer am Walchensee und eine Aufführung von Bohème. Honig vom Hymettus. Und eine Wand voll französischer Impressionisten. Mich interessiert vom Mittelmeer immerhin noch, ob Brutus recht hatte. Eine sehr heikle Frage. Aber einer von Ihnen gebrauchte die Formel provoziertes Leben. Was meinen Sie damit? Lässt es sich verwandeln? Lässt es sich steigern? Das ist die Frage. Das Gehirn von der abendländischen Menschheit als Sperrungsorgan herausgemändelt, lässt es sich bewegen, lässt es sich erlösen. Bei dem, was ich jetzt sagen werde, entstehen Gefahren. Rechnen Sie damit. Wie viele Meter muss ich mich abstellen? Ich könnte von den Trümmern ausgehen, auf die vom Fenster unser Blick fällt, dem Kurfürstendamm, unserem alten Luststrich. Schimmelzerfressene Brandmauern, Rosthöhlen, darin frostverzerrte, hasserfüllte Gesichter. Der Geist als Widersacher des Lebens, das ist was für gemütliche Abende und warme Stuben. Aber der Geist im Studium von verfaulten Schuhsohlen, Rattenersatz, abgefrorenen Pedalen, Hiob als Bon Vivant, Niobe als Bayadere, während wir doch der Mann im feurigen Ofen schreien ganze Straßenzüge, damit wir nicht so frören. Da wird's gigantisch. Aber das war wohl immer von Zeit zu Zeit so. Und wir wollen es nur als Hintergrund bemerken. Ja, man könnte sogar vor diesen aktuellen Phänomenen die Frage aufwerfen, was schlimmer ist. Die akzidentelle Misere oder das Leben an sich als Bewusstsein und metaphysische Last. Aber lassen wir das zunächst beiseite. Halten wir fest, die Existenz als unerträgliches Gewicht auf generationsuralten, erbmäßig gesicherten körperlichen Muskelgruppen und geistig auf genormten Begriffsgebundenheiten von Öffentlichkeit und Kulturtraktaten täglich neu zurecht gestanzt und zementiert. Es handelt sich um Sie, junger Mann. Uns kann es gleich sein, wir haben es hinter uns. Sie stehen zur Frage. Was wir Ihnen hinterlassen, ist Modder im Schädel, Mörtel auf den Bürgersteigen, Motten im Pelz bzw. in den Lumpen. Was ich Ihnen zum Abschied bieten könnte, ist etwas Kaltes. Polarlicht, das im Norden brennt. Alle Stalllaternen und Funzeln müssen es bekämpfen, mit Recht, denn es handelt sich um eine Entscheidung, für die es keine Richtlinien gibt. Ich weiß nicht, womit Sie sich beschäftigt haben, darum will ich Sie über Folgendes orientieren. Die Rassen sind zu Ende. Neue Arten entstehen nicht mehr. Selbst dem experimentierenden Abendländer ist in dieser Richtung nichts gelungen. Weder durch Röntgenbestrahlung, noch durch Kreuzung, noch durch Umweltänderung konnte er eine neue Genmutation erreichen. Unser Großhirn ist der letzte Sprung. Nun läuft es aus. Jeder sieht, wohin es läuft. Das westliche Denken ist so entartet, dass es nur noch in Zusammenhängen denkt, mit Sicherungen nach rechts und links. Ein Denken ohne Wagnis, mechanische Absonderung grauer, mehliger, kausal vermörtelter Mitropa-Windungen in einem Rundschädel, der nur noch an industrielles Fortkommen denkt. Aber auch damit wird es dürftig. Fades Zeil- und Gedankendenken. Was ich Ihnen biete, ist Ausdrucksdenken. Ein Denken, das flammt und sich verschlingt. Eine transzendente Stunde, eine direkte Stunde Gottes, der bestimmt nicht weiter will, sondern sich entfaltet und versinkt. Ich bin nicht der Meinung meines Vorredners, dass Altsein resignieren heißt. Im Gegenteil, Altsein heißt, das Äußerste wagen dürfen. Alles, was die Parteien Verantwortung nennen, damit ist es vorbei. Die Welt ist nicht mein Wurf und die Erkenntnis nicht mein Jammer. Darum sage ich Ihnen, steigern Sie Ihre Augenblicke. Das Ganze ist nicht mehr zu retten. Oder wie ein moderner Schriftsteller schrieb, unser Leben währet 24 Stunden und wenn es hochkommt, war es eine Kongestion. Was ist das, eine Kongestion? Blutfülle. Blut hinströmen. Der oben erwähnte Amerikaner nannte es Orgasmus, aber ich beziehe das auf einen bestimmten Punkt, wo der Hirnstamm anschwillt und das Bewusstsein sich verwandelt. In unserem Gehirn liegt die Vorwelt gesammelt mit ihren verdeckten Kräften. Aus seinen Nähten, Lötstellen, Rissen stößt sie gelegentlich vor. Im Rausch, im Traum, in Trancezuständen, in gewissen Geisteskrankheiten. Jedenfalls, sie ist da. Alle jene Zeiten und Zustände sind da, als außen und innen noch nicht getrennt waren. Gott und Nicht-Gott noch vereint. Die unerträglich gewordene Spannung zwischen Ich und Welt noch unerklungen. Sie ist da, jene Prähistorie der Wirklichkeit, in der der akausale Beziehungswahn sein Arkadien feiert. Das alles, mein Freund, können Sie sich zurückerobern. Durch kleine Substanzen. Potente Gehirne stärken sich nicht durch Milch, sondern durch Alkaloide. Ein so kleines Organ von solcher Verletzlichkeit, das die Geschichte der Erde auf sich nahm, können Sie nicht wie ein Vergissmeinnicht mit Grundwasser begießen. Das erhält sich nur in Schöpfungskrisen. Existenz heißt Nervenexistenz. Bewusstsein heißt Leiden und sich steigern. Leben heißt provoziertes Leben. Voilà! Treten Sie ein. Treten Sie ein in die einzig rechtmäßige Wirklichkeit. In die Wirklichkeit rein aus Hirnrinde. Aber das kann man doch nicht veröffentlichen. Das ist doch heller Wahnsinn. Innerhalb eines Zeitalters, das seine Perspektiven so ins Imaginäre verlängert, rückwärts in Lichtjahre, die nie einer sah, vorwärts in Zahlen und Ideen, zu denen keine Anschauung je mehr vordringen kann, gibt es einen Maßstab für Sinn und Wahnsinn überhaupt nicht mehr. Gegenüber diesem aktiven Ausverkauf des letzten physiologischen Fonds, Ersatz durch nacktes Nichts, pendelnde Zerbrochenheiten, von Kunststoffen klirrendes Chaos, ist meine Formel menschlich groß. Sie übernimmt eine Tiefe, die wir immer noch in uns ahnen. Denn, antworten Sie mir, mein Freund, was immer Sie je an sogenannten Wirklichkeiten erlebten, haben Sie nicht immer und stets und überall nur Ihre eigene Eingeburt realisiert? Ihre Vorwelt, Ihr altes Sein, die heiteren oder tränenbringenden Motive jener geschilderten Gestalt im Dunkeln? Legen Sie meine Formel individuell aus oder sozial? Denken Sie zukünftig und allgemein. Immer wölbt sich über meine Formel ein epochaler Himmel. wenn die Rasse kein anderes Gesetz mitbekommen hat, als schöpferisch zu sein und schöpferisch sein nichts anderes heißt, als neue körperliche Realitäten schaffen, dann ist es ihre pädagogische Pflicht, in die Schulen Pervitin einzuführen, zwecks Zentrenlösung und Bewusstseinszielung und Stunden für Injektionstechnik in den Lehrplan einzusetzen. Hallo, die neuen Leibesübungen, Turnvater Jan. Eine glänzende Bemerkung, schon spielen Sie mir die Bälle zu. Die archaische Muskelseele war ein wesentlicher Beitrag zu unserer Bewusstseinsbildung. Hervor, ihr alten Mäuslein, einen Meskalinkuss, Dornröschen zucke, steige aus deinem knöchernen Sarg. Und die Grimmschen Märchen sind auch alle da. Märchen über Märchen. Die Lösungen quellen aus den Feldern, aus Kraut und Wurzeln, aus Pilzen und Blüten. Ein Urtrieb, keineswegs von Entarteten, sondern ebenso von primitiven Völkern, steigt aus den verdeckten Zentren. Rötet sie mit jener Grunddurchdringung, mit jenem Rausch, mit jenem Allgefühl, die Welt ist eine Substanz, Gott ist eine Droge. Ah, eine Droge von Gottes Strauch. An den das Bein hebt des Prometheus Hund. Ein guter Hund, er bellt die Geier fort, die nach seiner Leber hacken. Meine Herren, die Mittelmeerterminologie ist doch ausgewandert. Aber Phaidon bleibt. Endogene Bilder sind die letzte uns gebliebene Erfahrbarkeit des Glücks. Phaidon bleibt, Tao lächelt, die Erde wirft die Blätter ab und das Quartär rollt sanft die Dünung herunter. Aber vorher noch diesen Tokaier, denn wirklich gehört uns nur, was wir trinken. Und gelegentlich die Damen mit Kopfhörern, denn wirklich leben wir nur, wenn wir vergessen. Und nun sind wir wieder so weit, wie sie sein wollten. Tao ist da und das Urwort und die Bilder. Das höchste Wissen im Chippendale-Sessel und die Schwermut im Rolls-Royce. Aber ich bestehe auf meine Frage nach Brutus. Manchmal geschieht ein Mord und dann war es ein Träumer. Hamlet oder Brutus. Junger Mann, Ihre Frage zahlt sich auf dieser Welt nicht aus. Hier im Staube verwirklicht sich nichts. Ideen beziehen sich nicht auf die Erde. An die Erde können Sie an gewissen Stellen Drähte anlegen und in gewissen Breitengraden können Sie Ihre Lupinen entbittern. Aber es geht auch mit bitteren Lupinen. Auf etwas mehr oder weniger Magervieh kommt es auf diesem Stern nicht an. Aber wir müssen zum Schluss kommen. Verwirklichung. Wo zum Beispiel? Das Christentum? Allzu viel Kriege. Der Islam? Sein Paradies lag im Schatten der Schwerter, aber seine Alhambra füllt sich mit Myrten und Melancholie. Nietzsche? Alles in Ordnung, bis die Politiker bei ihm ihr Bild bestellten. Goethe sitzt in Weimar und dichtet die Iphigenie. Draußen tobt die Schlacht von Jena und Auerstedt. Sie irritiert ihn, doch er schreibt weiter. Abwegiges, aber bleibendes. Das Parzenlied. Drähte, mein Freund, ein Eldorado für Monteure, Saisonaufträge für Streckenarbeiter. Demgegenüber besitze ich zu Hause einen mittelalterlichen Text mit Sprüchen in Mönchslatein. Die enthalten Erkenntnisse von Dauer. Auch stand ich kürzlich vor dem späten Selbstbildnis des Tintoretto und es warf mich nieder durch seine Gewalt. Das war ein Haupt. Ich lernte mehr aus ihm über Leben und Wirtschaft als aus allen ihren Transparenten und Spruchbändern. Das sind Verdichtungen. Aber es gibt noch mehr. Nach dem toxischen Weltbild wollen Sie mir jetzt wohl das Ästhetische offerieren. Jedenfalls beantwortet es Ihre Brutusfrage. Ein Dolch im Zufall und eine Toga voll Blut. Ich aber greife in die Nacht. Eine Stimme ist im Raum. Ich drehe das Radio weiter. Sie bebt, dann bricht sie ab. Eine Bläue ist erloschen. Aber welche Versöhnung, welche augenblickliche Versöhnung, welche Traumumarmung von Lebendigen und Totem, von Erinnerungen und Nicht-Erinnerbarem, das keine Vorstellung je ersah. Oder sie stoßen auf ein Gedicht. Ich habe das einige Male erlebt. 4 Reihen nur, aber es schlägt sie völlig aus ihrem Rahmen. Es kommt aus Reichen, denen gegenüber die Sterne und die Strahlen und die Sonne Gehbehinderte wären. Es kommt von so weit her. Es ist vollendet. Was ist das für eine neue Formel? Von der Unvereinbarkeit unserer inneren Elemente. Die Formel von der olympischen Disharmonie des All. Einer von Ihnen gebrauchte das große Wort, er schaffe Ordnung in seiner Existenz. Aber wissen Sie überhaupt, was Ordnung ist und ob Sie eine Existenz denn führen? Denken Sie die Ungeheuerlichkeit, mit denen wir leben, das Unvereinbare, das innere Gewebe, alles Laufmaschen, diese Vergänglichkeit. Denken Sie, welch unendliches Gewicht die Gegenstände kürzlich Verstorbener für uns besitzen. Eine Schuhschnalle, die Sie bei Ihrem letzten Gang trug, oder ein eiserner Schlips, den er sich immer unter den Gummikragen schob. An Ihnen haften nun das Wesen, die Tage, die Gewohnheiten der so Geliebten. Das kann lange dauern, aber dann lässt es nach. Und Reißverschluss und karierte Selbstbinder treten an Ihre Stelle. Auflösung und Verderbnis, wohin Sie sehen. Natur und Kunst, verkehrter Ball. In Hollywood werden Plastikbusen entwickelt und Bakelitkrampfadern bereitgestellt. Es gibt Milch ohne Mutterschaft und künstliche Kühe. Im Atlantik hebt sich der Bodengrund und im Pazifik versacken die Kontinente. Erdbeben in Fresco und Yokohama. Die Meere kochen und die Wüsten treten wieder unter Wasser. Von Hamburg bis Hokodate pflastern sie sich durch die Lazarette, unterscheiden die Beulenpest, die Lungenpest. Am besten bekämpft man beide durch Maschinengewehre, wie es die Kulturträger in Indien und Rennenkampf in der Mandschurei besorgen. Die Orte einschließen und jeden Ausbrecher umlegen. Dann saniert sich's von alleine. Chris, Dolche, Mantelgeschosse, Jauchetonnen. Das sind Sie. Die Lüste eines Katers und das Gehirn eines Ungeziefers. Das sind Sie. Und dann sinken Sie plötzlich hin und sagen, vollendet. Wie göttlich wir sind. Mit und ohne Drogen. Wer Strophen liebt, der liebt auch Katastrophen. Wer für Statuen ist, muss auch für Trümmer sein. Sie meinen Polarität? Ach. Synthetisieren Sie doch nicht. Verweilen Sie vor dem Unvereinbaren. Halten Sie durch usque ad finem. Ihr Leben mit seinen Abwegigkeiten, Irrtümern, Zerknitterungen, Halbheiten, das tragen Sie Ihrer letzten Stunde zu. Und ich bin sicher, sie wird es hinnehmen und Sie nicht verweisen. Sich irren und doch seinem Innern weiter Glauben schenken müssen. Das ist der Mensch. Und jenseits von Sieg und Niederlage beginnt sein Ruhm. In sich allein bleiben, für seine Zerstörungen keinen verantwortlich machen und sich bei niemandem hinterlassen. Man könnte sie lieben. Sie deuten mich falsch. Nichts haben als seine Zweifel und seine Krisen. Schläge hinnehmen, schweigen. Immer vor Augen, man muss die Hand ruhig am Zügel halten, wenn man mit Wölfen reitet. Aber vielleicht seinen Eltern danken, dass sie einen richtig gemacht haben, dass alles in der Mitte hing und stand, was dahin gehörte. Und die Arme an der Seite. 60 Jahre und noch Backzähne. Die Gestalt im Dunkeln hat sie ihm noch gelassen. Aber die Füllungen waren nicht aus Fakavara. Apropos Füllungen. Nochmals Orgasmen. Haben Sie Heilige erzeugt? Heilige oder Unheilige? Einige suchen ihren Weg. Heilige oder Unheilige, Ost oder West, Bye-bye oder Dusvidanya. Wir waren eine große Generation. Trauer und Licht, Verse und Waffen, Trauer und Licht. Und wenn die Nacht kommt, werden wir sie ertragen. Was ertrügen wir nicht? Bleiben, die Stunde halten. Die Formel lautet: Leben ist nichts, Sein ist alles. Und wie denken die anderen hierüber? Als Formel, ja. Aber die Ausführungsbestimmungen dazu? Ausgeführt wird überall. Uns lassen sie verweilen.